Den Kindergärten und Krippen, Volkskrankenhäusern der Kreisstädte und Gemeinden, Sanatorien und Kurhäusern in den möglichen Katastrophengebieten im Bezirk Nordhamgyong wurden die Wolldecken übergeben, die von der Fürsorge der Partei der Arbeit Koreas zeugen. Vom Beginn des Wiederaufbaus an schickte Genosse Kim Jong-un zahlreiche Maschinen, Anlagen und Materialien für Bauarbeiten, Lebensmittel, Schuluniformen, Schulartikel und diesmal auch die Wolldecken in die Katastrophengebiete.